Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich erwartet Sie ein seltenes Hörvergnügen. Ein Krimi in sogenannter kopfbezogener Stereophonie. Damit Sie in den vollen Genuss des Raumklangs kommen, empfehlen wir Ihnen die Benutzung von Kopfhörern. Verdacht. Hörspiel in Kunstkopfstereophonie. Nach dem Roman Before the Fact von Francis Eilers. Bearbeitung für das Radio Regine Arem. Ein Sommernachmittag im Jahre 1934. Die Romanschriftstellerin Isabel Sedbusk hat an einem der schönsten Aussichtsplätze von Hampshire zu einem Picknick eingeladen. Unter ihren Gästen auch die junge Lina Coverstone. Lina, sehen Sie den Mann dort drüben? Meinen Sie diesen Mann neben Isabel und den anderen Damen? Nicht schlecht. Er schaut dauernd zu Ihnen herüber. Kennen Sie ihn? Ich wüsste nicht. Sie sollten vorsichtig sein. Vorsichtig? Was heißt das? Oh, er kommt herüber. Es war gar nicht so leicht, sich von den Damen da drüben loszueisen. Soll ich mich deshalb vielleicht geehrt fühlen? Das sollten Sie durchaus. Hm? Isabel Sedbusk hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, mich Ihnen vorzustellen. Ich bin Johnny Eisgar. Hm. Und ich bin Lina Coverstone. Das weiß ich schon. Was halten Sie von dem herrlichen Panorama hier? Lassen Sie mich doch mit dem Panorama zufrieden. Ich möchte Sie ansehen. Hm. Nicht das Panorama. So. Und am allerliebsten möchte ich mit Ihnen tanzen gehen. Hm. Kommen Sie? Mhm. Was sagen die dann? Oh, natürlich. Was sagen Sie dann? Wären heute Schönheitsweinsonne des Picknick. Sie würden die absolute Mehrheit bekommen. Ich müsste noch nicht mal jemanden bestechen. Wozu das alles, Mr. Isgar? Ich habe gesehen, dass Sie, Miss Coverstone, der einzige Mensch sind, mit dem es sich lohnt, mehr als zwei Worte zu sprechen. Tatsächlich? Stimmt das etwa nicht? Sie wissen es. Und ich weiß es auch. Picknick. Ganz amüsant, Vater. Ich habe mich mit Johnny Eisgard unterhalten. Mit wem? Hm? Johnny Eisgard? Der Sohn von Tom Eisgard? Woher kennt Isabel denn den? Er sagt, Isabel war eine Freundin seiner verstorbenen Mutter. Ach. Hä? Wusste ich gar nicht. Na, jedenfalls taugt er nichts. Warum denn das? Ach, dann hört er so Sachen. Flog er nicht mal aus dem Club wegen Falschspiel? Ja, vielleicht war es auch wegen der Frau. Diese Ace-Garths taugen alle nichts. Und diese Johnny am wenigsten. Ein Schürzenjäger und tun nicht gut, das weiß jeder. Und Geld hat er auch keins. Ich finde ihn jedenfalls ganz nett. Sonntagmorgen. Gerade hat der Gottesdienst begonnen, da kommt Lina etwas verspätet den Kiesweg heraufgelaufen. Charlie! Sie wollen doch nicht etwa in die Kirche gehen? Oh doch, das wollte ich. Ach was. Gehen wir lieber ein bisschen spazieren. Da kommen Sie schon. 14 Tage ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Sie haben die Tage gezählt? Ich habe mich gefragt, wo Sie stecken. Hatten Sie etwa Sehnsucht nach mir? Also, was haben Sie die ganze Zeit gemacht? Ich hatte Angst vor Ihnen, deshalb habe ich mich nicht gemeldet. Angst vor mir? Das schauen Sie sich an, Sie sind die Ruhe selbst. Ah. Und ich zittere wie Espenlock. Wenn Sie nicht mir zugefallen, ein bisschen ohnmächtig werden. Was reden Sie für einen Unsinn? Lina. Lassen Sie meinen Arm los. Warum wehren Sie sich so? Johnny, ich... Haben Sie Angst, dass ich Sie küssen will? Vielleicht. Ja, vielleicht. Aber sollte ich das tun? Johnny, was... Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, aber seit unserem Treffen bei dem Picknick gehst du mir nicht mehr aus dem Sinn. Du mir auch nicht, Miss Picknick. Das gefällt mir gar nicht. Aber warum denn nicht? Weil ich dich liebe. Oh, Johnny. Und dich heiraten möchte. Aber das geht nicht. Warum denn nicht? Weil ich... Weil du es genauso willst wie ich. Arme Miss Picknick. Ich höre schon die Worte deines Vaters. Er ist nicht der Richtige für dich. Er wird dich nur unglücklich machen und so weiter. Er übertreibt nicht, mein Schätzchen. Er sagt in jedem Punkt die Wahrheit. Also wirklich Johnny Asgard heiraten. Was ist daran so absonderlich? Ich habe auf Johnny immer große Stücke gehalten. Aber dein Vater ist da anderer Meinung. Ich weiß. Er denkt, Johnny geht es nur um die 100.000 Pfund, die ich mal nach seinem Tod erben werde. Dein Vater macht sich große Sorgen um dich. Das ist doch verständlich. Ach, um mich muss man sich keine Sorgen mehr machen. Hast du Johnny denn von deiner Krankheit erzählt? Muss ich das? Es geht mir gut. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Aber wenn es dir irgendwann nicht mehr so gut gehen sollte? Dann bin ich wenigstens glücklich gewesen. Ist das ein Verbrechen, Isabel? Wünschen Madame noch etwas? Im Moment nicht, Ethel. Ein wunderbares Haus hast du gefunden. So wunderbar wie unsere ganze Reise. Du bist einfach großartig, Johnny. Mhm. Was ist denn mit dir? Wirst du still? Ach, Darlingchen, ich dachte, ich sag's lieber gleich. Hm? Ich habe keinen Penny mehr. Was soll das heißen, du hast kein Geld? So war ich dein Ehemann bin, ich habe kein Geld und ich habe nie welches gehabt. Wie bitte? Und unsere Hochzeitsreise? Dafür habe ich mir 1.000 Pfund gepumpt. Ich dachte, du hättest eine vernünftige Hochzeitsreise verdient. War sie nicht wunderbar, Liebling? Aber wie kommst du dann dazu, so ein riesiges Haus für uns zu mieten? Soll ich mit dir etwa in einer Hütte leben? Warum nicht gleich von Anfang an menschenwürdig leben? Man braucht keine 8 Schlafzimmer, um menschenwürdig zu leben. Sieh mal, Darling, du wirst doch ohnehin mal eine Menge Geld erben. Warum muss ich das Leben jetzt unnötig schwer machen? Findest du nicht auch, wir könnten uns gleich von Anfang an ein bisschen was gönnen? Bist du verrückt? Ganz im Gegenteil, Darling. Dich zu heiraten war das Vernünftigste, was ich je getan habe. Gut. Was hast du also vor? Wie steht es denn mit deinem Vater? Er könnte dir doch ohne weiteres mehr geben als diese läppischen 500 im Jahr. Ich denke nicht im Traum daran, ihn um sowas zu bitten. Außerdem würdest du doch wohl nicht vom Geld deiner Frau leben wollen. Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur, er könnte uns vielleicht über eine gewisse Trockenperiode hinweghelfen. Auf keinen Fall. Ja, wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich mir immer noch was leihen. Da wird mir eigentlich einfach nie den alten Mittelhelm angepumpt. Schließlich ist er ein entfernter Cousin von mir. Und wozu sind Cousins eigentlich da, wenn man sie nicht ab und zu mal angucken kann? Hör auf damit, Johnny. Wie wäre es, wenn du es mal mit der Arbeit versuchen würdest? Arbeit? Mhm. Wenn du es unbedingt möchtest. Mhm. Gutsverwalter vielleicht. Da fällt mir ein, ich habe vor ein paar Tagen den Brief von einem alten Bekannten, Captain Melbeck, bekommen. Lies mal. Ich habe 12.000 Morgen Land und ein halbes Dutzend Farmen geerbt und nun frage ich dich, ob du mich dabei nicht unterstützen kannst. Du bist doch durch deine Heirat jetzt hier ganz in die Nähe gezogen. Oh, Johnny, wann sagst du, hast du diesen Brief bekommen? Vor ein paar Tagen. Und warum zeigst du ihn mir erst jetzt? Ja, einfach, weil ich eigentlich nicht vorhatte, die Sache anzunehmen. Ja. Aber wenn du unbedingt drauf bestehst. Mr. Tweed, Madam. Küss die Hand, Milady, ganz zu Ihren Diensten. Wo steckt er denn, der alte Haudegen? Wie bitte? Ich bin Bicky Tweed. Johnny und ich haben zusammen im Internat auf einer Bude gewohnt. Freunde fürs Leben und der ganze Blödsinn. Hat Ihnen der Bursche etwa nie von mir erzählt? Ja, doch, ich glaube, jetzt erinnere ich mich. Ja, ist Johnny nicht da? Er arbeitet noch, aber Sie können gerne zum Tee bleiben. Er müsste jeden Augenblick kommen. Arbeiten? Entsetzlich für ihn. Gutsverwaltung, was stimmt's? Ich habe ihn das letzte Mal vor ein paar Wochen auf der Rennbahn in Newbury gesehen. Da hat er mir erzählt. Hat ja eine nette Summe eingebüßt. Kann es wohl einfach nicht lassen. Johnny, ich glaube, er geht nicht mehr zum Rennen. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Hat sich wohl total verändert, der alte Knabe. Die Ehe nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Von Ihnen, Milady, hat er jedenfalls in den höchsten Tönen geschwärmt. Und ich finde, man hat auch allen Grund dazu. Eine gute Partie ist sie außerdem, hat er mir gesteckt. Das hätte ich wohl jetzt nicht sagen sollen. Na, er hat's nicht so gemeint. Wie geht es denn dem alten Haudegen? Darling, wo bist du? Das wird er Ihnen gleich selber sagen. Ich glaube, er ist gerade gekommen. Johnny, auf der Terrasse sitzt ein Mann namens Tweed, der behauptet, mit dir im Internat gewesen zu sein. Ach, Bicky, was macht der denn hier? Ist dieser Bicky eigentlich klar bei Verstand? Was hat er dir denn erzählt, dass du so ärgerlich bist? Sei bitte nett zu ihm, hörst du? Warum muss ich denn nett zu ihm sein? Weil er so viel Geld hat, dass er gar nicht weiß, wohin damit. Zu solchen Leuten, Darling, muss man immer nett sein. Du bist aber heute früh zurück. Urlin, hast du einen schönen Tag gehabt? Ich habe noch gar nicht mit dir gerechnet. Du hast ja einen neuen Hut auf. So einen hübschen Hut hast du schon lange nicht mehr getragen. Komm in meine Arme, mein Liebling. Lass mich erst die Jacke ausziehen. Oh, Johnny, wo sind denn die Heppenwald-Stühle? Du meinst deine alten Großvaterstühle? Darling, ich habe eine fantastische Neuigkeit für dich. Erinnerst du dich an den Amerikaner, der neulich hier war, als du bei deinem Vater warst, der sich so viel für deine Stühle interessiert hat? Also dieser Amerikaner. Welcher Amerikaner? Du hast mir nie etwas von einem Amerikaner erzählt. Oh nein. Ich habe nicht erzählt, ich dachte, ich hätte es getan. Also, dieser Amerikaner, der war heute wieder hier. Warum warst du denn hier und nicht im Büro? War ich ja, aber heute gab es einfach nichts zu tun. Also, dieser Amerikaner, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wild der auf die Stühle war. Der hat mir eine Irrsinnsumme geboten. Ich habe ihm natürlich gesagt, dass es für mich überhaupt nicht in Frage kommt, die Stühle zu verkaufen. Und was glaubst du, was hat der gemacht? Der verdoppelt den Preis. Das wäre Wahnsinn gewesen, sie nicht zu verkaufen. Du hast ihm meine Stühle verkauft? Darling, ich habe doch gerade gesagt, es wäre Wahnsinn gewesen, das nicht zu tun bei dem Preis. Es ist mir völlig egal, was dieser Amerikaner dafür bietet. Ich verkaufe die Stühle nicht. Wo sind sie? Er hat sie natürlich mitgenommen. In seinem Wagen. Dann wirst du sie zurückholen. Aber Darling, sei doch vernünftig. Ich weiß nicht, wo er hingefahren ist. Ich weiß überhaupt nichts über ihn. Dann gib mir das Geld. Ich hebe es auf, bis ich die Stühle wieder habe. Ich habe das Geld nicht. Er schickt mir einen Scheck. Wie bitte? Du weißt nichts über diesen Mann und hoffst darauf, dass er dir einen Scheck schickt. Der Mann ist einwandfrei. Das ist ein Bekannter von Melbeck. Er hat nur sein Scheckbuch nicht dabei gehabt. Ich bitte dich, Darling, man muss doch einem Menschen noch mal trauen können. Wenn ein Bekannter von Melbeck ist, weißt du ja, wie du wieder an die Stühle kommst. Andernfalls rufe ich die Polizei an und sage, dass er die Stühle gestohlen hat. Natürlich. Lina? Hm? Du darfst die Polizei nicht rufen. Warum nicht? Weil er mir den Scheck doch gegeben hat. Er hat dir den Scheck doch gegeben? Warum hast du mich angelogen? Weil ich mit dem Geld meine Schulden bezahlen muss. Du hast wieder gewettet. Ja. Ich weiß, ich hätte die Finger davon lassen sollen. Johnny, wenn du mir versprichst, das Wetten aufzugeben, vergebe ich dir. Ja. Natürlich will ich das. Ein für alle Mal? Das schwöre ich dir, Darling. Du bist die Liebste. Verständnisvollste. Fantastischste Frau der Welt. Ein paar Tage später steht Lina vor dem Schaufenster eines Antiquitätengeschäftes in Portsmouth. Sie traut ihren Augen nicht. Ein Happlewhite-Stuhl, nicht wahr? Ja, kein Zweifel, aber... Wollen Sie nicht hineingehen und fragen, ob es noch 3 weitere davon gibt? Aber ich verstehe nicht. Doch, Lina. Sie verstehen sehr gut. Im Schaufenster haben. Ja, Madame. Es ist ein echter Happlewhite. Ich habe 4 Stück davon. Die anderen 3 stehen im hinteren Raum. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Sind die Stühle denn echt? Natürlich sind sie das. Und in einem tadellosen Zustand. Die Stühle befanden sich in altem Familienbesitz, seitdem sie Happlewhites Werkstatt verlassen haben. Ach. Tatsächlich? Ja, Mr. Aceguard erzählte mir, er wäre schon als Kleinkind auf ihnen herumgeklettert. Mr. Aceguard? Mhm. Ja, der Name ist Ihnen doch ein Begriff. Ja, natürlich. Wenn die Stühle für mich in Frage kommen, melde ich mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen! Mach mal die Augen zu. Doch, doch, mach mal. Ich weiß nicht, warum du dich ausgerechnet hier treffen wolltest. Warum denn nicht, Miss Picknick? Unser Panoramablick, du erinnerst dich doch noch, oder? Natürlich erinnere ich mich. Außerdem habe ich eine Überraschung für dich. Warte. So, jetzt kannst du sie aufmachen. Was ist das denn? Man nennt das ein Brillant-Collier. Aber Johnny... Schau doch nicht so misstrauisch. Die Steine sind echt darlegen. Aber... Nichts aber. Im Auto liegt noch ein Pelzmantel für dich. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und wenn dir die Hüte nicht passen, dann musst du sie eben wieder umtauschen. Aber woher hast du denn das ganze Geld? Ich habe es eben. Ach, da ist noch etwas. Was ist das denn? Die Quittung für den Kauf von 4 Happlewhite-Stühlen. Sie werden noch heute Nachmittag geliefert. Oh, Johnny. Was ist? Wollen Sie nicht mit mir tanzen, Miss Picknick? Sag es mir lieber gleich. Du hast wieder gewettet. Aber diesmal war die Sache hundertprozentig sicher, Doch. Darling. Ich hatte den Tipp vom Besitzer eines Pferdes persönlich. Ich konnte gar nicht verlieren. Im Grunde genommen habe ich gar nicht gewettet, sondern einfach nur die Hand in die Tasche des Buchmachers gesteckt. Du wärst mir böse gewesen, wenn ich die Gelegenheit nicht wahrgenommen hätte. Ich habe dir versprochen, nicht mehr zu wetten, also werde ich auch nicht mehr wetten. Darauf kannst du dich verlassen. Ja? Darling. allein? Ja, was sonst? Johnny ist um diese Zeit doch im Büro. Du hast mir noch gesagt, er hätte das Wetten aufgegeben. Ja, natürlich. Er hat es mir hoch und heilig versprochen. So, hat er das. Was ist denn, Vater? Du klingst so aufgeregt. Hast du deine Tabletten genommen? Tabletten? Isobel ist gerade bei mir. Sie hat deinen Johnny letzten Dienstag in Manchester gesehen. In Manchester? Beim Pferderennen, ja. Aber das ist unmöglich. Da war er doch im Büro. Tatsächlich. Dann hat er wohl seinen freien Tag gehabt. Sie hat ihm zugewinkt, aber er hat sie anscheinend gar nicht bemerkt. Sie muss sich geirrt haben. Hör zu, Lina. Es hat doch keinen Sinn, davor die Augen zu verschließen. Ich habe dir immer gesagt, dein Mann taugt nichts. Du tust ihm Unrecht, Vater. Nein! Dass er auf der Rennbahn gesehen wurde, heißt doch noch nicht automatisch, dass er auch gespielt hat. Lena, wie lange willst du dich noch an der Nase rumführen lassen? Es ist offensichtlich sinnlos, ihn zu ermahnen. Man muss ihn unter Druck setzen. Beruhige dich doch, Vater. Ich werde mit ihm sprechen. Wie soll ich mich denn beruhigen, wenn er vor unser aller Augen dein Vermögen durchbringt? Und wie wird er zu dir sein, wenn es dir wirklich schlecht geht? Brauchst dir keine Sorgen zu machen, Vater. Es ist alles gut. So. Wenn du nicht mit ihm sprichst, werde ich es tun. Ich habe jedenfalls nicht vor, mit anzusehen, wie er dich unglücklich macht. Oh, Mrs. Ascott. Guten Tag, Captain Marbeck. Guten Tag. Ich kam hier zufällig vorbei, da dachte ich... Aber bitte, setzen Sie sich doch, Mrs. Ascott. Kann ich Ihnen ein Brandy anbieten? Oh, danke, nein, Mr. Malbeck. Es ist so, ich mache mir große Sorgen wegen Johnny. Ja, natürlich. Das kann ich gut verstehen. Aber ich habe ihm doch gesagt, dass ich ihn nicht belangen werde. Ich möchte ihm die Möglichkeit geben, mir das Geld zurückzuzahlen. Was? Was soll das heißen? Ich werde ihn nicht anzeigen. Jedenfalls vorerst nicht. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sie wissen es nicht? Nein. Wie hatte es Ihnen nur verheimlichen können? Welchen Grund hatte er Ihnen denn für seine Entlassung genannt? Sie haben ihn entlassen? Ja, vor 6 Wochen. Oh Gott. Wir hatten eine Überprüfung unserer Bücher. Und dabei haben sich erhebliche Fehlbeträge in der Höhe von insgesamt 5.000 Pfund ergeben. Sie werden verstehen. Ja, natürlich, Captain Malbeck. Ich verstehe alles. Ja. Lina kommt nach Hause zurück. Sie läuft auf ihr Zimmer und will ihren Koffer packen. Sie ist entschlossen, Johnny zu verlassen. Ein Telegramm für Sie, Madame, von Ihrem Vater. Mein liebes Kind, es tut mir leid, wenn ich Johnny Unrecht getan habe. Ich bin froh, dich in seinen Händen zu wissen. Vater. Er muss es geahnt haben. Johnny, ich habe dich gar nicht reinkommen hören. Was muss er geahnt haben? Das tut mir leid. Schatz, das tut mir furchtbar leid. Was? Was ist denn? Gerade kam der Telefonanruf. Der Arzt sagt, es war nichts mehr zu machen. Vater? Sein Herz. Es ist ganz schnell gegangen. Lina, ist Ihnen etwas aufgefallen? Ja. Seit dem Tod von Vater fragt mich Johnny nie mehr nach Geld. Woran könnte das liegen? Ich weiß nicht. Alles ist doch so wie immer. Bis auf das eine, Lina, vergessen Sie das nicht. Sie sind jetzt 100.000 Pfund reicher. Wie es mich freut, Isabel, dass du den Sommer wieder auf dem Land verbringen willst. Ohne die Gesellschaft deines Vaters hier habe ich überlegt, ob ich lieber in London bleiben sollte. Aber auf dem Land kommen mir einfach die besten Ideen für meine Romane. Gut für mich. Ich hoffe, wir werden uns oft sehen. Ich kann hier ein bisschen Abwechslung ganz gut gebrauchen. Geht es dir nicht gut? Doch, ich kann nicht klagen. Bis auf die Schwindelanfälle ab und zu ist alles in Ordnung. Und der Arzt sagt, das muss nichts bedeuten. Es tut mir so leid wegen deines Vaters, Kindchen. Ich fühle mich direkt ein bisschen mitschuldig an seinem Tod. Wenn ich gewusst hätte, dass ihn diese Sache mit dem Pferderennen in Merchester so aufregt, hätte ich ihm nichts davon gesagt. Aber als ich ihn an jenem Tag verließ, wirkte er noch ganz gesund. Er hatte in der letzten Zeit ziemlich Probleme mit seinem Herzen. Trotzdem war es ein schrecklicher Schock. Aber Johnny hat mir über alles hinweggeholfen. Johnny ist wirklich großartig. Das habe ich deinem Vater immer gesagt. Aber er wollte es einfach nicht wahrhaben. Lebte er eigentlich noch, als Johnny bei ihm eintraf? Was soll das heißen? Ich verstehe nicht. Dein Vater war immer noch so aufgebracht nach dem Telefonat, dass er kurze Zeit später nochmal bei dir anrief. Aber du warst ausgegangen. Ja, natürlich. Ich war bei Captain Marbert. Und stattdessen war Johnny am Telefon. Johnny? Dein Vater sagte ihm, dass er ihn unverzüglich zu sprechen wünsche. Johnny sagte zu und ich verließ daraufhin deinen Vater, damit die beiden ungestört reden konnten. Seltsam. Davon hat Johnny mir nie was erzählt. Aber das Gespräch zwischen den beiden muss gut gelaufen sein. Denn schließlich hat Vater mir kurz vor seinem Tod noch dieses Telegramm geschickt, in dem er mir schrieb, dass es ihm leid täte und dass er froh wäre, mich in Johnnys Händen zu wissen. Siehst du, Kindchen, er hat eingesehen, dass er Johnny Unrecht getan hat. Ja, das hat er. Ach, da ist er ja. Ein 25er Chateau Lafitte. Es gibt was zu feiern, Darling. Ich habe bei Captain Melbeck gekündigt. Wirklich? Weshalb denn? Ach, das ist so ein komischer Kauz. Hat überhaupt kein Verständnis für meine Ideen. Aha. Ja, ich war schon immer der Ansicht, wer groß rauskommen will, der darf sich nicht um Kleinigkeiten kümmern. Und deshalb werde ich jetzt ganz groß ins Immobiliengeschäft einsteigen. Was? Ich werde einen der prächtigsten Küstenabschnitte Englands aufkaufen, parzellieren und mit großem Gewinn weiterverkaufen. Und wie willst du das alles finanzieren? Na, mit Beaky natürlich. Mit Beaky? Ja, der hat Vertrauen in meine Qualitäten. Er versteht, was ich meine. Viel Geld kann man nur in großem Stil machen. Er kommt übrigens morgen für ein paar Tage vorbei und dann klopft man die Sache fest. Wie schön für dich. Nicht wahr? Du, das ist so ein herrliches Gefühl, Geschäftsmann zu sein. Lass uns drauf mit diesen edlen Tropfen anstoßen. Johnny wird also mit ihrem Geld das Land erwerben? Genau. Und danach wird es für das Doppelte wieder verkauft. Habt ihr denn auch schon Käufer? Kein Problem, sagt Johnny. Die stehen schon Schlange. Und wie viel Geld haben Sie schon in das Projekt investiert? 10.000. Und nächste Woche fahre ich nach Paris, um weitere 10.000 locker zu machen. Wenn die Sache nun schief geht. Es ist ja nicht so, dass ihr beide sehr erfahrene Geschäftsleute seid. Nichts wird hier schief gehen. Ist das klar? Ach, Johnny. Und du, Lina, solltest dich lieber um Sachen kümmern, von denen du was verstehst. Aber... So ist er, der alte Hautdegen. Weiß immer, wo es für lang geht. Darauf sollten wir anstoßen. Nein, das solltest du lieber lassen. Ach, warum denn? So ein kleiner Schluck Whisky kann doch nicht schaden. Wenn du meinst. Cheers. Aber Ricky, was ist denn mit Ihnen? Ich habe mir doch gesagt, dass ich es lassen soll. Das werde ich nochmal umbringen, Ricky. Findest du nicht auch, dass ich immer besser werde? Vielleicht sollte ich ein Stück für dich komponieren. Schon eine Woche ist dieser Biki jetzt hier. Wie lange wird er noch bei uns bleiben? Geht er dir auf die Nerven? Mir geht es genauso. Aber ich kann dich beruhigen. Es ist das letzte Mal. Wie meinst du das? Wie ich es sage, er wird hier nicht mehr aufkreuzen. Kannst du denn eure Geschäfte auch ohne ihn erledigen? Nein, es ist anders. Ich gebe die Immobilienfirma wieder auf. Wie bitte? Ja, die Sache ist ein Reinfall. Die Preise im Immobiliengeschäft sind uns nicht gefallen, man verdient nichts dabei. Aber erzähl das bloß Biki. Wie bitte? Ich will ihm das Ganze lieber brieflich mitteilen. Wenn er abgereist ist, dann kann er keine dummen Fragen stellen, weißt du. Und was ist mit Bikis Geld? Kannst du es ihm denn zurückzahlen? Natürlich kann ich das. Du bist aber sehr neugierig. Wie findest du, klingt das? So ein besorgtes Gesicht, Lina. Er wird Biki die 10.000 Pfund nicht zurückzahlen. Er kann es gar nicht. Wahrscheinlich hat er das Geld beim Pferderennen verloren. Wahrscheinlich. Aber was hat er vor? Wie will er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen? Biki wird nicht mehr aufkreuzen. Es ist das letzte Mal, hat er gesagt. Nein. Sie wissen, was das bedeutet. Nein. Sie wissen, dass es nur noch einen Ausweg für ihn gibt. Nein! Nein! Nein! Was ist denn mit dir? Geht es dir besser, Liebling? Was ist mit mir? Du hattest gestern Abend einen Ohnmachtsanfall. Ich habe dich in dein Bett gebracht. Wir haben uns ganz schön Sorgen um sie gemacht. Ach, Biki. Ich reise doch heute ab. Da wollte ich mich noch von Ihnen verabschieden. Ach, heute schon? Ja, ich war nach Paris, habe ich das nicht gesagt? Ja, genau. Um die 10.000 locker zu machen. Gut aufgepasst, Mädchen. Wann werden wir uns wiedersehen? Ach, Mädchen, wann immer Sie wollen. Kommt drauf an, ob Sie mich einladen. Ja, natürlich, Biki. Immer. Das wissen Sie doch. Ach, Mist. Das passt mir jetzt gar nicht. Wegen Biki habe ich schon so viel liegen lassen. Lies. Von deinem Bruder Alec? Meinst du, ich muss fahren? Ja, aber es klingt ziemlich dringend. Naja, ich bleibe höchstens 2 Tage. Hm? Mhm. Wenn ich gleich losfahre, bin ich übermorgen wieder da. Sollten einen Blick in die Zeitung werfen. Sollte ich? Auf Seite 2 oben. Tragödie in Paris, Engländer in einem Hotelzimmer tot aufgefunden. Lesen Sie doch weiter, Lina. Der Mann war in Begleitung eines anderen Mannes, vermutlich ebenfalls ein Engländer. Sie bestellten an der Hotelbar eine Flasche Cognac und 2 große Gläser. Nach Zeugenaussagen trank der Engländer sein Glas auf einen Zug aus. Allem Anschein nach ging es um eine Wette. Der andere Mann begleitete den Engländer noch auf sein Zimmer und verließ kurz darauf das Hotel. Von ihm fehlt jede Spur. Wer könnte dieser andere Mann sein? Aber Johnny ist doch bei seinem Bruder in London. Er hat doch dieses Telegramm von ihm bekommen. Telegramme kann man fälschen. Man muss sich nur als jemand anderer ausgeben. Dann könnte damals das Telegramm von meinem Vater auch gefälscht gewesen sein? Möglich? Ich glaube, ich sollte in seinem Club anrufen. Hallo? Savoy Club London? Hier ist Mrs. Acegaard. Ich möchte gerne meinen Mann sprechen. Mr. Acegaard? Er ist leider noch nicht eingetroffen, Madam. Wir erwarten ihn erst am Nachmittag. Kann ich irgendwas bestellen? Nein. Danke. Nicht so wichtig. Er hat Vater umgebracht. Und jetzt Beaky. Wie habe ich nur so blind sein können? Sie haben ihn geliebt? Einen Lügner und Betrüger und Mörder. Sie denken über etwas nach, Lena? Ich weiß nicht. Natürlich, man sieht es Ihnen doch an. Was passiert mit Lügnern, Betrügern und Mördern? Wenn man sie überführen kann, werden sie gehängt. Und wenn nicht? Dann treiben sie weiter ihr Unwesen. Vielleicht gibt es ja eine Lösung. Eine Lösung für was? Eine Lösung für Johnny. Also dieser Johnny hat wohl seine Liebe zu Kriminalromanen entdeckt. Ach ja, hat er das? In letzter Zeit ruft er mich dauernd an und diskutiert mit mir die neuesten Kriminalfälle. Tatsächlich? Wo ist er eigentlich? In London. Ich erwarte ihn morgen zurück. Dann kommt ihr beide mich besuchen, sobald er wieder da ist. Ich brauche dringend eine neue Mordidee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, sich eine neue Methode auszudenken. Wie wäre es denn damit? Jemand überredet einen anderen, ein Wasserglas voll Cognac auszutrinken, obwohl er weiß, dass der andere Alkohol nicht verträgt? Wurde schon gemacht. Ach ja? Und sogar real. Palmer hat eines seiner Opfer auf diese Weise erledigt. Und wurde dafür gehängt? Ja, aber erst Jahre später. Vorher hat er noch ein Dutzend andere Leute umgebracht. Zum Beispiel, indem er einen herzkranken Menschen vorsätzlich in große Aufregung versetzt und ihm dann die rettenden Notfalltabletten nicht gibt? Nein, sowas hat er nicht gemacht. Obwohl das natürlich auch eindeutig Mord ist. Hast du denn das Buch über Palmer nicht gelesen? Wieso sollte ich? Ich habe es Johnny doch vor einiger Zeit geliehen. Aber, Kindchen, was... Um Gottes Willen, was ist denn mit dir? Lena. Wachen Sie auf. Oh, Dr. Blossom. Bin ich wieder ohnmächtig geworden? Ja. Isabel Zedbusk hat mich gerufen. Diese Ohnmachten passieren Ihnen häufig in letzter Zeit? Ja, Doktor. Immer öfter. Haben Sie mich untersucht? Warum sagen Sie nichts? Lena. Was ist mit mir? Sagen Sie mir die Wahrheit. Wir wussten doch immer, dass es eines Tages... Und jetzt ist es soweit? Es tut mir leid. Wie lange noch? Schwer zu sagen. Ein Monat oder zwei. Und man kann nichts mehr dagegen tun? Ich fürchte, nein. Wird es sehr wehtun? Zurück. Ich habe dich gar nicht kommen hören. Ja. Hast du das gehört, was mit Biggie passiert ist? Ja, natürlich. Es steht ja ausführlich in den Zeitungen. Wie fahrlässig von ihm. Erinnerst du dich noch an den Anfall, den er neulich bei uns gehabt hat? Ich habe ihm immer gesagt, dass er die Finger vom Alkohol lassen soll. In den Zeitungen steht, Biggie wurde von einem Mann begleitet. Kannst du dir vorstellen, wer das war? Nicht den geringsten Schimmer. Sie schreiben, der Mann sei vermutlich auch Engländer gewesen. Tatsächlich. Keine Ahnung, was für zwielichtige Freunde Biggie hatte. Und wie war es bei dir in London? Konntest du die Angelegenheit mit Alec klären? Ja, sicher. Im Grunde war es nur eine Lappalie. Weiß auch nicht, warum ich mich unbedingt persönlich sprechen wollte. Du hast im Club gewohnt? Ja, natürlich. Wie immer, Darlingchen. Hallo? Hallo, Captain Melvin. Ich wollte Sie gerade auch anrufen. Ja, das war das, was ich Ihnen sagen wollte. Ich bringe Ihnen morgen nicht nur die dritte Rate, ich bringe Ihnen auch den ganzen restlichen Betrag. Ja, 3000 Pfund in bar. Sehr begabt, nicht wahr? Er hätte lieber Pianist werden sollen. Statt ein Lügner und Betrüger und Mörder? Bei der Gelegenheit, haben Sie eine Lösung für Johnny gefunden? Ich werde heute noch mein Testament machen und Johnny darin als Alleinerben einsetzen. Das könnte ihn auf Ideen bringen. Ach. Tatsächlich? Ich glaube, diese Idee hat er schon sehr lange. Was schreibst du, Liebling? Ich schreibe mein Testament. Dein Testament? Wie kommst du denn darauf? Nehmen wir einmal an, ich sterbe morgen. Ach, Darlingchen. Ich weiß gar nicht, wie du auf solche Gedanken kommst. Dann ist es doch gut zu wissen, dass du versorgt bist, nicht wahr? Bin ich das? Ich will gar nicht wissen, was in deinem Testament steht. Das ist ganz und gar deine Angelegenheit. Und überhaupt, können wir nicht bitte über was Erfreulicheres sprechen? Wir sind morgen bei Isabel zum Abendessen eingeladen. Wusste gar nicht, dass du dich neuerdings so für Kriminalromane interessierst. Das ist doch nicht Schlimmes, Darling. Durchaus nicht. Sie sagt, sie ist auf der Suche nach einer neuen Mordidee. Vielleicht kannst du ihr ja dabei behilflich sein. An den Sprungfedern eines Sessels. Also, ist das nicht ein bisschen arg weit hergeholt? Auf jeden Fall ist das originell. Muss man sich eigentlich in den Romanen immer so weit von der Wirklichkeit entfernen? Wie würdest du es denn machen, Johnny? Ich würde wahrscheinlich eine einfache Mordart wählen, bei der man gar nicht auf die Idee kommt, dass es Mord ist. In gewisser Weise ist das der perfekte Mord. Ja, es gibt doch bestimmt zum Beispiel ein Gift, das keine Spuren hinterlässt. Sie sind doch Spezialistin, Isabel. Sie müssten doch sowas wissen. Nein, das gibt es nicht. Es gibt allerdings ein Mittel, das nur sehr schwer nachzuweisen ist. Und zwar nur, wenn man gezielt danach sucht. Darüber hinaus ist es eine Substanz, die quasi überall erhältlich ist. Jeder kann sie sich beschaffen. Was ist denn das für ein Mittel? Von mir erfahren Sie nichts. Wenn die halbe Welt das wüsste, wäre die andere Hälfte vielleicht nicht mehr am Leben. Kommen Sie, Isabel, seien Sie keine Spielverderberin. Sehe ich etwa wie ein Mörder aus? Ich möchte jetzt lieber nach Hause gehen. Aber Lena, was ist denn? Wir sind doch noch nicht einmal beim Hauptgang. Ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Soll ich einen Arzt holen? Nein, auf keinen Fall. Dann bringe ich dich nach Hause, Liebling. Nein, das ist nicht nötig. Es ist nur eine kleine Übelkeit, nichts weiter. Bleib doch noch ein bisschen, Johnny. Bist du wirklich sicher, Lina? Dann lass ich dich von meinem Fahrer nach Hause bringen. Und Johnny könnte noch wirklich bis zum Dessert bleiben. Ja, bitte, Johnny, mach das. Also, wenn du es unbedingt wünschst, Darlingchen. Lina setzt sich an ihren Schreibtisch, nimmt einen Bogen Papier aus der Schublade und beginnt, einen Brief zu schreiben. Als sie fertig ist und nach einem Umschlag sucht, fällt ihr Blick auf das Testament, das sie vor ein paar Tagen geschrieben hat. Ihr Herz klopft, als sie es aus der Schublade nimmt. Sie besieht sich den Umschlag genau und merkt es sofort. Er ist über Dampf geöffnet und wieder zugeklebt worden. Ja? Guten Morgen, Kindchen. Wie geht es dir? Ach, es geht schon wieder. Was hat denn der Doktor letzte Woche gesagt? Ich soll mir keine Sorgen machen. Das ist nur vorübergehend. Hoffen wir es. Du musst es trotzdem Johnny endlich sagen. Er macht sich solche Sorgen um dich. Ach ja? Ja, er ist wirklich wundervoll. Ich habe ihn ja in Verdacht, dass er einen Kriminalroman schreibt. Wieso das denn? Dieses Gift, von dem wir gestern sprachen. Ja? Es ist ihm doch tatsächlich gelungen, es aus mir rauszukriegen. Der Teufel soll ihn holen, wenn er die Sache nun vor mir in seinem Roman verwendet. Ach, ich bin ja selbst schuld. Ach, Isabel, ist das Mittel für den Betreffenden sehr schmerzhaft? Nicht im geringsten. Wie ich gehört habe, muss es ein sehr angenehmer Tod sein. Was ist denn nun mit dir, Darling? Du gefällst mir gar nicht. Es geht schon wieder. Ich werde heute einfach den Tag im Bett bleiben. Soll ich einen Arzt holen? Diese ständigen Ohnmachten in letzter Zeit. Mach dir keine Sorgen, Johnny. Es ist alles gut. Soll ich dir ein Glas Milch bringen? Ja, Johnny. Das ist vielleicht eine gute Idee. Es ist soweit. Ja, es ist soweit. Was ist mit dem Brief? Ich habe Ethel gebeten, ihn heute Morgen auf die Post zu bringen. Dann haben Sie alles gemacht, was zu machen war. Nein. Eine Sache bleibt noch zu tun. Erinnern Sie sich daran, was Isabel gesagt hat? Es wird sehr angenehm sein. Danke, Johnny. Ich denke, ich werde danach eine Weile schlafen. Ja, Liebling, das wirst du. Ach, Johnny. Was ist denn, Darlingchen? Vater hat sich immer solche Sorgen um mich gemacht. Er dachte, du wärst nicht gut für mich. Du bist sehr gut für mich, Johnny. Sogar sehr, sehr gut. Lina, geh jetzt, bitte. Ja, ist gut. Thank you. Ganz ausgezeichnet, Johnny. Ach, Eisenberg, ich habe sie gar nicht reinkommen hören. Das war Linas Lied. Und sie spielen es, um ein wenig über den Schmerz hinwegzukommen, nehme ich an. Über diesen Schmerz werde ich wohl nie hinwegkommen. Ach, Johnny. Sie sind der begabteste Lügner, den ich kenne. Man nimmt ihnen einfach alles ab. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Eisenberg. Ein Glück nur, dass dieser Brief von Lina heute Morgen bei mir in der Post lag. Dann muss sie ihn an jenem Tag geschrieben haben, als sie... An jenem Tag, als sie starb, wollten Sie sagen, nicht wahr? Aber sollten wir nicht besser sagen, an jenem Tag, als sie umgebracht wurde? Ich verstehe nicht. In wenigen Stunden werde ich an dem Gift... In wenigen Stunden werde ich an dem Gift, dessen Namen du Johnny verraten hast, sterben. Er wird mich töten, so wie er meinen Vater getötet hat und wie er Beaky getötet hat. Der perfekte Mord. Der perfekte Mord. Erinnerst du dich? Sterben zu müssen ist so sinnlos. Sterben zu müssen ist so sinnlos. Aber vielleicht hat mein Tod ja doch einen Sinn. Nämlich den, dass Johnny seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Furchtbar leid. Verdacht. Hörspiel in Kunstkopfstereophonie. Nach dem Roman Before the Fact von Francis Eilers. Bearbeitung für das Radio Regina Arem. Erzähler Gerd Wammeling. Lina Chris Pichler. Johnny Boris Aljinovic. Isabel Elfriede Irrall. Beaky Martin Seifert. Sowie Hans-Peter Hallwachs, Karl-Heinz Kuinski, Horst Mendroch, Joachim Bliese, Manuela Borgmann, Magnus von Keil und vielen anderen. Musik und Komposition Michael Rodach, Alan Byrne und Paul Brody. Ton Susanne Bronder und Peter Awa. Regieassistenz Arna Vogel, Regie Regina Arem. Eine Koproduktion von Kulturradio und Radio 1 des Rundfunk Berlin-Brandenburg aus dem Jahre 2013. In der Nacht zum kommenden Samstag, dem 10. Mai um 0.05 Uhr, hören Sie das Kriminalhörspiel Mayday aus der Reihe Berger und Levin von Adolf Schröder.